Hadith Nummer 44. Anas berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Aus dem Höllenfeuer wird jeder entlassen, der La ilaha illallah sagte und in seinem Herzen so viel von den guten Vorsätzen hatte, wie das Gewicht eines Gerstenkorns. Und aus dem Höllenfeuer wird jeder entlassen, der La ilaha illallah sagte und in seinem Herzen so viel von den guten Vorsätzen hatte, wie das Gewicht eines Weizenkorns. Und aus dem Höllenfeuer wird ebenfalls jeder entlassen, der La ilaha illallah sagte und in seinem Herzen so viel von den guten Vorsätzen, wie das Gewicht eines Stäubchens hatte. Anas berichtete ferner, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, auch vom Glauben anstelle von guten Vorsätzen sprach.